die Augen zu, dann spürt ihr darinnen unendliche Ruhe. Macht die Augen zu, macht die Augen zu, dann spürt ihr darinnen unendliche noch ein Ball.